50 languages. 98. Doppelte Konjunktionen. Die Reise war zwar schön, aber zu anstrengend. Der Zug war zwar pünktlich, aber zu voll. Das Hotel war zwar gemütlich, aber zu teuer. Er nimmt entweder den Bus oder den Zug. Er kommt entweder heute Abend oder morgen früh. Er wohnt entweder bei uns oder im Hotel. Sie spricht sowohl Spanisch als auch Englisch. Sie hat sowohl in Madrid als auch in London gelebt. Sie kennt sowohl Spanien als auch England. Er ist nicht nur dumm, sondern auch faul. Sie ist nicht nur hübsch, sondern auch intelligent. Sie spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch. Ich kann weder Klavier noch Gitarre spielen. Ich kann weder Walzer noch Samba tanzen. Ich mag weder Oper noch Ballett. Je schneller du arbeitest, desto früher bist du fertig. Je früher du kommst, desto früher kannst du gehen. Je älter man wird, desto bequemer man wird. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.